Hey Mann, zu zweit, zu drei, zu viert wird auch nichts anderes passiert. Sie werden ihre Knüppel holen und uns unsere Ernte versäumen. Und alles, was du da noch sagen kannst, ist, das ist aber ganz schön aber. Ey Mann, bei 100 oder 1000, da kriegen sie langsam Ohrensausen. Sie werden zwar sagen, es ist nicht viel, aber 1000 sind doch kein Pappstiel. Und was ich ist, das kann auch werden. Wir werden uns ganz schnell vermehren in dem Land, in dem wir wohnen. Nehmen wir mal ein paar Millionen. Wenn die sich erstmal einig sind, dann glaube ich, wird hier was ganz anderes.